Finn. Finn hatte es von Anfang an schwer. Er rutschte aus den Händen einer Hebamme, die hunderte Babys entbunden hatte, und stieß einen Geburtstagsschrei aus, als er auf den Boden fiel. Als er 5 war, gab es nebenan eine Party. Er durfte auf seine Straßenseite hinaus, um die Musik zu hören. Die Pokes dröhnten aus Boxen, die auf Stativen montiert waren. Es war Sommer, er war barfuß, und eine von einem übermütigen Partygast geworfene Cherrybomb flog hoch, kam in einem Bogen herunter mit zischender Restlunte und sprengte ihm den kleinen Zeh vom linken Fuß. »So was passiert höchstens einmal in 1000 Jahren«, meinte seine Großmutter. Als er 7 war, spielten er und seine Schwestern im Pettingill Park, während Oma auf einer Bank in der Nähe saß, wo sie abwechselnd strickte und eines ihrer Wortsuchrätsel löste. Finn machte sich nichts aus Schaukeln, fand Wippen blöd und das Karussell war ihm völlig egal. Aber er mochte die Rutsche, ein 6 Meter hohes Schneckengerät aus blauem Plastik. Es gab eine Leiter, aber Finn hangelte sich lieber auf allen 4 die Rutschbahnfläche hinauf, rauf und immer rundherum. Oben setzte er sich dann und rutschte bis zum fest getrampelten Lehm hinunter. Auf der Rutsche hatte er noch nie einen Unfall gehabt. »Hör doch mal ein bisschen damit auf, ja?« sagte Oma eines Tages. »Immer bist du auf der Rutsche. Probier doch mal was Neues. Geh doch mal ans Klettergerüst. Zeig mal, was du kannst.« Seine Schwestern Colleen und Mary waren schon am Gerüst, kletterten und schaukelten wie Affen. Um Oma einen Gefallen zu tun, ging er also zum Gerüst, rutschte ab, als er gerade mit dem Kopf nach unten hing, fiel und brach sich den Arm. Seine Lehrerin in dem Jahr, die hübsche Miss Monahan, sagte am Unterrichtsende gern: »Was haben wir heute gelernt, Kinder?« In der Notaufnahme, während man ihm den Arm schiente, der Lutscher, den er danach kriegte, schien kein angemessener Trost für die Schmerzen zu sein, dachte Finn, was er heute gelernt hatte, war: Bleib bei der Rutsche. Als er 14 war und vom Haus seines Freundes Kylie bei schwerem Gewitter nach Hause rannte, schlug ein Blitz direkt hinter ihm in die Straße, nahe genug, sein Haar anzusengen und ihm einen schwarzen Strich auf den Rücken der Jacke zu malen. Finn fiel vornüber, knallte mit dem Kopf auf die Bordsteinkante, erlitt eine Gehirnerschütterung und lag 2 Tage bewusstlos im Bett, ehe er erwachte und fragte, was passiert sei. Deirdre Hanlon von gegenüber, an dem Pokestag, lange her, war sie bei der Party, hatte aber nicht die Cherrybomb geworfen, hatte ihn gefunden und den ohnmächtigen Jungen aus dem Rinnstein gefischt. »Ich hab gedacht, der arme Finn wäre komplett hinüber«, hatte sie gesagt. Sein bald darauf verstorbener Vater hatte gesagt, Finn sei unter einem Unglücksstern geboren. Oma, die sich nie für die Gerüstgeschichte entschuldigt hatte, sah das anders. Sie sagte Finn, für jede Portion Pech, die Gott austeile, gebe er 2 Portionen Glück. Finn dachte darüber nach und sagte, er hätte kein nennenswertes Glück gehabt, außer dass ihn der Blitz nicht voll getroffen habe. »Du solltest wirklich froh sein, dass du nicht so viel Glück hast«, sagte Oma. »Vielleicht kommt das irgendwann alles auf einmal und du gewinnst im Lotto oder ein reicher Verwandter stirbt und hinterlässt dir alles.« »Ich habe keine reichen Verwandten.« »Von denen du weißt«, sagte Oma. Sie war die Sorte Frau, die immer das letzte Wort hatte. »Wenn was schief geht, sag einfach, Gott schuldet mir was, und Gott bezahlt immer seine Schulden.« Nicht schnell genug für Finn allerdings. Ihn erwartete noch schlimmeres Pech. Als er 19 war, kam Finn eines Abends vom Haus seiner Freundin heimgerannt, nicht weil es geregnet hätte, sondern weil er trotz Hodenkrampf nach all dem Schmusen und Fummeln und Knutschen bester Laune war. Er hatte das Gefühl, er müsse rennen, wenn er nicht platzen wolle. Er trug eine Lederjacke, Jeans, eine Cabin-Tealy-Kappe und ein T-Shirt mit dem Logo einer alten Band, Nazareth, auf der Brust. Er bog um die Ecke in die Peak Street und stieß mit einem jungen Mann zusammen, der in Gegenrichtung gerannt kam. Beide fielen hin. Finn rappelte sich auf und wollte sich entschuldigen, aber der junge Mann rannte einfach weiter, wobei er ständig über die Schulter zurückblickte. Auch er trug Jeans, eine Schirmmütze und ein T-Shirt, was Finn aber nicht für einen besonders bemerkenswerten Zufall hielt. In seiner Stadt war das die Uniform von jungen Männern und auch Frauen. Finn rannte weiter die Peak hinunter und rieb sich dabei den aufgescheuerten Ellbogen. Ein schwarzer Lieferwagen ohne Beleuchtung kam auf ihn zu. Finn dachte sich nichts dabei, bis er neben ihm hielt und ein paar Männer, mindestens vier, hinten heraussprangen, noch ehe der Wagen komplett stand. Zwei davon packten ihn bei den Armen. Finn brachte nur einen kurzen Aufschrei zustande. »Hey!« Ein dritter Mann sagte, »Selber hey!« und stülpte ihm einen Sack über den Kopf. Knapp oberhalb des aufgescheuerten Ellbogens stach ihn etwas. Er spürte, dass man ihn irgendwie schleppte, ohne dass die Füße den Boden berührten, und dann verließ ihn die Welt.